ändern gerne Liebe vor. Schleicht sich ein in ihre Herzen, fütterst sie mit Fleisch aus Glück. Doch dann kommen die Schmerzen, dann kommt die Angst, dann kommt das Leid. Die Nacht ist kalt, Schlaflosigkeit. Dann kommt die Angst, dann kommt das Leid. Die Nacht ist kalt, Schlaflosigkeit. Unerreicht liegt ein geschändetes Kind. Es hat die Lüge wahr geglaubt. Du wirst es hören, wenn es singt. Es singt von Angst, es singt von Leid, von kalter Nacht, Schlaflosigkeit. Es singt von Angst, es singt von Leid, von kalter Nacht, Schlaflosigkeit. Die Wunden heilt, doch die Gefühle waren da. Wenn dir die ganze Welt verzeiht, werde ich noch wissen, wie es war. Es war die Angst, es war das Leid. Die Nacht war kalt, Schlaflosigkeit. Es war die Angst, es war das Leid. Die Nacht war kalt, Schlaflosigkeit. Es war die Angst, es war das Leid. Die Nacht war kalt, Schlaflosigkeit. Es war die Angst, es war das Leid. Kalt, Schlaflosigkeit. Es war die Angst, es war das Leid. Die Nacht war kalt, Schlaflosigkeit. Es war die Angst, es war das Leid. Die Nacht war kalt.